Katie! Mein Herr, was wollen Sie von mir? Mich auf meinen Beruf vorbereiten. Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen. Sehen Sie. Erst habe ich 365 Mal hintereinander auf diesen Stein hier zu spucken. Haben Sie das schon probiert? Tun Sie es, mein Bester. Es gewährt eine ganz eigene Unterhaltung. Sehen Sie diese Handvoll Sand? Ich werfe sie in die Höhe. Und jetzt wollen wir wetten? Wie viele Körnchen habe ich jetzt auf meinem Handrücken, gerade oder ungerade? Wie? Sie wollen nicht wetten? Sind Sie ein Heide? Glauben Sie an Gott? Ich wette gewöhnlich mit mir selbst und kann es tagelang so treiben. Wenn Sie einen Menschen aufzutreiben wüssten, der manchmal Lust verspürte, mit mir zu wetten, so würden Sie mich sehr verbinden. Und dann habe ich nachzudenken, wie es wohl angehen mag, dass ich mir auf den Kopf sehe. Oh, wer sich einmal auf den Kopf sehen könnte. Das wäre eines von meinen Idealen. Mir wäre geholfen. Und dann unendlich viel derart. Bin ich ein Müßiggänger? Habe ich jetzt keine Beschäftigung? Ja, es ist traurig. Sehr traurig, Euer Hoheit. Dass die Wolken schon seit Wochen von Westen nach Osten ziehen, das macht mich ganz melancholisch. Eine sehr gegründete Melancholie. Mensch, warum widersprechen Sie mir nicht? Sie haben dringende Geschäfte, nicht wahr? Es ist mir leid, Sie so lange aufgehalten zu haben. Mein Herr, ich gratuliere Ihnen zu der schönen Parenthese, die Ihre Beine machen, wenn Sie sich verneigen. Die Bienen sitzen so träge an den Blumen und der Sonnenschein liegt so faul auf dem Boden. Es grassiert ein entsetzlicher Müßiggang. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Was die Leute nicht alles aus Langeweile treiben. Sie studieren. Aus Langeweile. Sie beten. Aus Langeweile. Sie verlieben, verheiraten, vermehren sich aus Langeweile. Und sie sterben endlich. Aus Langeweile. Und alles, und das ist der Humor davon, mit den wichtigsten Gesichtern, ohne zu wissen warum. Und meinen Gott weiß ich was dazu. Alle diese Helden, diese Genies, diese Dummköpfe, diese Heiligen, diese Sünder, diese Familienväter sind im Grunde genommen nichts anderes als raffinierte Müßiggänger. Warum muss ich das gerade wissen? Warum kann ich mir nicht wichtig werden und der armen Puppe einen Frack anziehen und einen Regenschirm in die Seite geben, dass sie sehr rechtlich und sehr nützlich und sehr moralisch würde? Warum muss ich das gerade wissen? Ich bin ein elender Spaßmacher, aber warum kann ich meinen Spaß nicht auch mit einem ernsten Gesicht machen? Der Mann, der da eben von mir ging, ich beneidete ihn. Ich hätte ihn vor Neid prügeln mögen. Oh, wer doch einmal jemand anders sein könnte,

Hi. Da sitzt ein Fleck. Fleck an der Wand. Da sitzt der Fleck an der Wand. Fleck. Ah, da sitzt der Fleck an der Wand. Hi. Muss denken. Und ich muss für meine Untertanen denken. Denken, denken, denken. Denn sie denken nicht. Sie denken nicht. Die Substanz ist das Absicht. Das bin ich. Begriffen. An sich ist an sich. Versteht ihr? Jetzt kommen meine Affektionen, Modifikationen, Attribute, Akzidenzien. Wo ist mein Hemd? Meine Hose! Die Substanz. Substanz ist das. Halt! Pfui! Der freie Wille steht da vorn ganz offen. Die Moral, wo sind die Manschetten? Die Kategorien sind in der schändlichsten Verwirrung. Es sind zwei Knöpfe zu viel zugeknöpft. Die Dose steckt in der rechten Tasche. Mein ganzes System ist ruiniert. Was bedeutet der Knopf im Schnupftuch? Kerl, was bedeutet der Knopf? An was wollte ich mich erinnern? Als Eure Majestät diesen Knopf in Ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten, so wollten Sie... So was wollten Sie sich an etwas... Erinnern.

Weg mit dem Tag! Ich will Nacht! Tiefe, ambrosische Nacht! Stellt die Lampen und der Kristallglocken zwischen die Oleander, dass sie wie Mädchenaugen unter den Wimpern der Blätter hervorträumen. Rückt die Rosen her, dass der Wein wie Tautropfen über die Kälte sprudelt. Wo ist die Musik? Wo sind die Violinen? Wo ist die Rosetta? Rosetta? Leo? Rosetta? Die Lippen sind träg vom Küssen? Vom Gähnen. Oh. Ach, Rosetta. Ich habe die entsetzliche Arbeit, nichts zu tun. Als zu lieben. Freilich, Arbeit. Bloß. Oder Beschäftigung. Oder müßig. Du hast recht. Wie immer. Du bist ein kluges Mädchen und ich halte viel auf deinen Scharfsinn. So liebst du mich aus Langeweile? Nein, ich habe Langeweile, weil ich dich liebe. Aber ich liebe meine Langeweile. Wie dich. Ihr seid eins. O dolce far niente. Ich träume über deinen Augen wie an wunderheimlichen tiefen Quellen. Das Kosen deiner Lippen schläfert mich ein, wie Wellenrauschen. Komm, liebe Langeweile. Komm, deine Küsse sind ein wollüstiges Gähnen und deine Schritte ein zierlicher Hiatus. Liebst mich, Leon? Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Und immer? Immer, das ist ein langes Wort. Wenn ich dich nun 5000 Jahre und 7 Monate liebe, ist's dann genug. Das ist zwar viel weniger als immer, aber es ist eine erkleckliche Zeit. Und wir könnten uns Zeit nehmen, uns zu lieben. Oder die Zeit kann uns das Lieben nehmen. Oder das Lieben uns die Zeit. Tanze, Rosetta. Tanze. Tanze, Rosetta. Tanze. Dass die Zeit mit dem Takt deiner lieblichen Füße geht. Meine Füße gingen lieber aus der Zeit. Tanzen in bunten Schuhen und möchtet lieber tief im Boden ruhen. Ich bin ein Römer. Nach dem köstlichen Mahle spielen die Goldfische in ihren Todesfarben. Wie ihr das Rot von den Wangen stirbt. Oh, meine heißen Wangen, ihr müsst glühen, in wildem Kosen und möchtet Liebe blühen. Zwei weiße Rosen. Wie still das Auge auslöscht, wie leis das Wogen ihrer Glieder steigt und fällt. Oh, meine armen Augen, ihr müsst blitzen im Strahl der Kerzen und schläft im Dunkel Liebe aus von euren Schmerzen. Adio, meine Liebe. Ich will deine Leiche lieben. Tränen, Rosetta? Das ist ein feiner Epikureismus, jetzt weinen zu können. Leg dich in die Sonne, damit die köstlichen Tropfen kristallisieren. Es muss prächtige Diamanten geben. Du kannst dir ein Halsband daraus machen lassen. Kopf. Ich habe unsere Liebe darin beigesetzt. Sieh zu den Fenstern meiner Augen hinein. Siehst du, wie schön tot das arme Ding ist? Siehst du die zwei weißen Rosen auf seinen Wangen und die zwei roten auf seiner Brust? Stoß mich nicht, dass ihm kein Ärmchen abbricht. Das wäre schade. Ich muss meinen Kopf gerade auf den Schultern tragen, wie die Totenfrau einen Kindersarg. Du Narr! Ach, Rosetta. Gott sei Dank. Deus. Deus. Sieh mich an. Um keinen Preis. Du, nur einen Blick. Keinen. Was meinst du? Um ein klein wenig und meine liebe Liebe käme wieder in die Welt. Ich bin froh, dass ich sie begraben habe. Ich behalte den Eindruck. Ein sonderbares Ding um die Liebe. Man liegt ein Jahr schlafwachend zu Bett und an einem schönen Morgen wacht man auf, trinkt ein Glas Wasser, zieht sich seine Kleider an, fährt sich mit der Hand über die Stirn und besinnt sich. Und besinnt sich. Mein Gott, wie viel Weiber hat man nötig, um die Skala der Liebe auf- und abzusingen. Kaum, dass eine einen Ton ausfüllt. Warum ist der Dunstkreis über unserer Erde ein Prisma, das den weißen Blutstrahl der Liebe in einen Regenbogen bricht? In welcher Bouteille stecken der Wein, an der ich mich heute betrinken soll? Bringe ich es denn nicht einmal mehr so weit? Ich sitze wie unter einer Luftpumpe. Die Luft ist so kalt und dünn, dass mich friert, als sollte ich in Nankinghosen Schlittschuh laufen. Meine Herren! Meine Herren! Wissen Sie auch, was Caligula und Nero waren. Ich weiß es. Ich weiß es. Komm, Leonce, halte mir einen Monolog. Ich will zuhören. Komm. Mein Leben gähnt mich an wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich vollschreiben soll, aber ich bringe keinen Buchstaben heraus. Mein Kopf ist ein leerer Tanzsaal. Einige verwelkte Rosen und zerknitterte Bänder auf dem Boden, geborstene Violinen in den Ecken. Die letzten Tänzer haben ihre Masken abgenommen und sehen mit todmüden Augen einander an. Ich stülpe mich jeden Tag 24 Mal herum wie ein Handschuh. Oh Gott, ich kenne mich. Ich weiß, was ich in einer Viertelstunde, in 8 Tagen, in einem Jahr denken und träumen werde. Mein Gott, was habe ich denn verbrochen, dass du mich wie einen Schulbuben meine Lektion so oft hersagen lässt? Bravo, Leonce. Bravo. Bravo, Leonce. Bravo, Leonce. Oh. Das tut mir ganz gut, wenn ich mir so zurufe. Hey, Leonce? Hey, Leonce? Leonce? Leonce? Leonce? Leonce, Leonce, Leonce. Leonce. Richtig? Begriffen? Vollkommen. Dann wollen wir von etwas anderem reden. Das Gras steht so schön, dass man ein Ochs sein möchte, um es fressen zu können. Und dann wieder ein Mensch, um den Ochsen zu essen, der solches Gras gefressen hat. Ah, ich bin Alexander der Große! Wie mir die Sonne eine goldene Krone in die Haare scheint. Herr Generalissimus Heufert, lassen Sie die Truppen anrücken. Bester Leib, Medicus Cantaride, ich könnte mich in eine Ecke setzen und singen von abends bis zum Morgen. Ei, da sitzt der Fleig an der Wand, der Fleig an der Wand, der Fleig an der Wand. Und so fort. Bis ans Ende meines Lebens. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Halt's Maul mit deinem Lied. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Man könnte darüber ein Narr werden. Fleig an der Wand. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand. Fleig an der Wand! Eure Hoheit! Fleig an der Wand! Scheint mir wirklich auf dem besten Weg! Da Fleig an der Wand! Ein wahrhaftiger Narr zu werden! Fleig an der Wand! Hei, da sitzt der Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Hei, da sitzt der Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Da sitzt der Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Hei, da sitzt! Ein Fleig an der Wand! Majorat, verzeihen. Wie mir selbst. Wie mir selbst. Ich verzeihe mir meine Gutmütigkeit, Sie anzuhören, meine Herren. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Was die Leute für Gesichter machen, wenn sie das Wort Platz hören. Setzen Sie sich ruhig auf den Boden, genieren Sie sich nicht. Es ist doch der letzte Platz, den Sie einst erhalten, aber er trägt niemandem etwas ein. Außer dem Totengräber. Platz! Wir ruhen eure Hoheit. Schnipsen Sie nicht so mit den Fingern, wenn Sie mich nicht zum Mörder machen wollen. Wollen gnädigst in Betracht. Ja, aber so stecken Sie doch die Hände in die Hosen oder setzen sich drauf. Der Mann ist ja ganz aus der Fassung. Sammeln Sie sich. Man darf Kinder während des Pissens nicht unterbrechen. Sie bekommen sonst eine Verhaltung. Mann, fassen Sie sich. Bedenken Sie doch Ihre Familie und den Staat. Sie riskieren einen Schlagfluss, wenn Ihnen Ihre Rede zurücktritt. Erlauben, eure Hoheit. Was? Sie können schon lesen. Nun? Dass man der zu erwartenden Ankunft von eurer Hoheit verlobter Braut, der durchlauchtigsten Prinzessin Lena von Pippi, auf morgen sich zu gewärtigen habe, davon lässt ihre königliche Majestät eure Hoheit benachrichtigen. Wenn meine Braut mich erwartet, so will ich ihr den Willen tun, sie auf mich warten lassen. Ich habe sie gestern Nacht im Traum gesehen. Sie hat ein paar Augen so groß, dass die Tanzschuhe meiner Rosetta zu Augenbrauen darüber gepasst hätten. Und auf den Wangen hat sie keine Grübchen, sondern ein paar Abzugsgräben für das Lachen. Ich glaube an Träume. Träumen Sie zuweilen auch, Herr Präsident? Haben Sie auch Ahnungen? Versteht sich. Immer die Nacht vor dem Tag, an dem ein Braten verbrennt, ein Kapaun krepiert oder Ihre königliche Majestät Leibweh bekommt. Haben Sie nicht noch etwas auf der Zunge? Geben Sie ruhig alles von sich. An dem Tage der Vermählung ist ein höchster Willen gesonnen. Seine allerhöchsten Willensäußerungen in die Hände eurer Hoheit niederzulegen. Sagen Sie einem höchsten Willen, dass ich alles das tun werde, ausgenommen, was ich werde bleiben lassen, was nicht einmal so viel sein wird, als wenn es noch einmal so viel wäre. Meine Herren, entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht begleiten kann, aber ich habe gerade die Passion zu sitzen. Aber meine Gnade ist so groß, dass ich sie mit meinen Beinen kaum ausmessen kann. Herr Präsident, wollen Sie bitte das Maß nehmen, damit Sie mich später daran erinnern? Valerio, gib den Herrn das Geleite. Das Geläute? Soll ich dem Herrn Präsident eine Schelle anhängen? Soll ich sie führen, als ob sie auf allen Vieren ging? Mein Gott, du bist nichts als ein schlechtes Wortspiel. Du hast weder Vater noch Mutter, sondern die fünf Vokale an dich miteinander erzeugt. Und Sie, Prinz, in ein Buch ohne Buchstaben, mit nichts als Gedankenstrichen. Kommt jetzt, meine Herren. Es ist eine traurige Sache, um das Wort kommen. Will man ein Einkommen, so muss man stehlen. An ein Aufkommen ist nicht zu denken, als wenn man sich hängen lässt. Ein Unterkommen findet man erst, wenn man begraben wird. Und ein Auskommen hat man jeden Augenblick mit seinem Witz, wenn man nichts mehr zu sagen weiß. Wie ich zum Beispiel eben. Und Sie, ehe Sie noch etwas gesagt haben.

Welt ist abscheulich. An einen irrenden Königssohn ist gar nicht zu denken. Oh, sie ist schön. Oh. Und so weit. Unendlich weit. Ich möchte immer so fort gehen. Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht, Tag und Nacht. Ein roter Blumenschein spielt über die Wiesen. Und die fernen Berge liegen auf der Erde wie ruhende Wolken. Ach du mein Jesus, was wird man sagen? Und doch ist es so zart und weiblich. Es ist eine Entsagung. Es ist wie die Flucht der heiligen Ottilia. Aber wir müssen ein Obdach suchen. Es wird Abend. Ja, die Pflanzen legen ihre Fiederblättchen zum Schlaf zusammen. Und die Sonnenstrahlen wiegen sich an den Grashalmen wie müde Libellen. Komm. An ihrer Hose nicht ein köstliches Getränk? Laufen Ihnen Ihre Stiefel nicht mit der größten Leichtigkeit die Kehle hinunter? Siehst du, die alten Bäume, die Hecken, die Blumen, das alles hat seine Geschichten, seine lieblichen, heimlichen Geschichten. Siehst du die Greisen, freundlichen Gesichter unter den Reben an der Haustür, wie sie sitzen und sich bei den Händen halten und Angst haben, weil sie schon so alt sind und die Welt noch so jung ist. Ach, Valerio, ich bin noch so jung! Und die Welt ist schon so alt. Ich bekomme manchmal Angst um mich. Ich könnte mich in eine Ecke setzen und heiße Tränen weinen. Aus Mitleid mit mir. Ja. Glocke, diese Taucherglocke, und senke dich in das Meer des Weines, dass es Perlen über dir schlägt. Sieh, wie die Elfen über dem Kelch der Weinblumen schweben, goldbeschuht, die Zimbeln schlagend. Komm, Valerio, wir müssen was treiben, was treiben! Wir wollen uns mit ernsthaften Gedanken abgeben. Wir wollen untersuchen, warum der Stuhl auf drei Beinen steht und nicht auf zwei. Wir wollen Ameisen zergliedern, Staubfäden zählen. Ich werde es doch noch zu irgendeiner fürstlichen Liebhaberei bringen. Ich werde nicht eher die Kinderrassel aus der Hand fallen lassen, bis ich Flocken lese und an der Decke zupfe. Ich habe noch eine gewisse Dosis Enthusiasmus zu verbrauchen. Aber wenn ich alles recht warm gekocht habe, dann brauche ich eine unendliche Zeit, um den Löffel zu finden, mit dem ich das Gericht esse. Und darüber steht's ab. Ergo, Libamus. Diese Flasche ist keine Geliebte, keine Idee. Sie macht keine Geburtsschmerzen, wird nicht langweilig, nicht treulos. Sie bleibt eins vom ersten bis zum letzten Tropfen. Du brichst das Siegel und alle Träume, die in ihr schlummern, sprühen dir entgegen. Mein Gott, die Hälfte meines Lebens soll ein Gebet sein. Wenn mir nur ein Strohhalm beschert wird, auf dem ich reiten kann, wie auf einem prächtigen Ross. Bis ich selber auf dem Stroh liege. Welch unheimlicher Abend. Da unten ist alles still. Und da oben wechseln und ziehen die Wolken. Und der Sonnenschein kommt und geht wieder. Siehst du, was seltsame Gestalten sich dort jagen? Siehst du die langen weißen Schatten mit ihren entsetzlich mageren Beinen und den Fledermausschwingen? Und alles so rasch, so wirr. Und da unten regt sich kein Blatt, kein Halm. Die Erde hat sich ängstlich zusammengeschmiegt, wie ein Kind. Und über ihrer Wiege schreiten die Gespenster. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Mir ist ganz behaglich zumut. Die Sonne sieht aus wie ein Wirtshausschild und die feurigen Wolken darüber wie die Aufschrift Wirtshaus zur goldenen Sonne. Die Erde und das Wasser da unten sind wie ein Tisch, auf dem Wein verschüttet ist. Und wir liegen drauf wie Spielkarten, mit denen Gott und der Teufel aus Langeweile eine Partie machen. Und ihr seid ein Kartenkönig und ich bin ein Kartenbube. Es fehlt nur noch eine Dame, eine schöne Dame mit einem großen Lebkuchenherz auf der Brust und einer mächtigen Tulpe, worin die lange Nase sentimental versinkt. Und bei Gott, da ist sie. Ja. Es ist aber eigentlich keine Tulpe, sondern eine Prise Tabak. Und es ist eigentlich keine Nase, sondern ein Rüssel. Tschu! Warum schreiten Sie, Werteste, so eilig, dass man Ihre Weilandwaden bis zu Ihren respektablen Strumpfbändern sieht?

Wie? Wie? Wat? Wat? Wat? Wie wat? Wie wat? Lieber Herr Schulmeister. Wie halten sich Ihre Leute? Sie halten sich so gut in ihren Leiden, dass sie sich schon seit geraumer Zeit aneinander halten. Sie gießen brav Spiritus in sich hinein. Sonst könnten sie sich in der Hitze unmöglich so lange halten. Courage, ihr Leute! Streckt eure Tannenzweige gerade vor euch hin, damit man meint, ihr werdet ein Tannenwald. Eure Nasen, die Erdbeeren darin. Und eure hirschledernen Hosen. Der Mondschein. Und merkt euch, der Hinterste läuft immer wieder vor den Vordersten. Damit es so aussieht, als wärt ihr ins Quadrat erhoben. Schulmeister! Ihr steht mir vor der Nüchternheit. Verstehst du? Denn ich selber kann vor der Nüchternheit kaum noch stehen. Gebt acht, Leute. Im Programm. Im Programm steht, sämtliche Untertanen werden sich von freien Stücken reinlich gekleidet, wohlgenährt und mit zufriedenen Gesichtern längs der Landstraße aufstehen. Hä? Hä? Macht uns keine Schande! Seid standhaft! Kratzt euch nicht hinter den Ohren! Und schleift eure Nasen nicht, solange das hohe Paar vorbeifährt! Und zeigt die gehörige Rührung! Oder es werden irgendwelche Mittel gebraucht werden. Erkennt, was man für euch tut. Man hat euch gerade so gestellt, dass der Wind von der Küche über euch geht. Und ihr auch einmal in eurem Leben einen Braten riecht. Könnt ihr noch eure Lektion? Hm? Wie? Wie? Wie? Herr Landrat, Sie sehen, wie die Intelligenz im Steigen ist. Bedenken Sie, es ist Latein. Wir geben aber auch heute Abend einen transparenten Ball vermittels der Löcher

dass ich vielleicht der dritte und merkwürdigste von beiden bin? Wenn ich eigentlich selbst recht wüsste, wer ich wäre. Worüber man übrigens sich nicht wundern dürfte, da ich selbst gar nichts weiß von dem, was ich rede. Ja, nicht einmal weiß, dass ich es nicht weiß. So dass es höchstwahrscheinlich ist, dass man mich nur so reden lässt. Und dass eigentlich nichts als Walzen und Windschläuche sind, die das alles sagen. Diese Personen sind so vollkommen gearbeitet, dass man sie von anderen Menschen gar nicht unterscheiden könnte, wenn man nicht wüsste, dass sie bloße Pappendeckel sind. Man könnte sie eigentlich zu Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft machen. Sie sind sehr moralisch, denn sie stehen auf den Glockenschlag auf, essen auf den Glockenschlag zu Mittag und gehen auf den Glockenschlag zu Bett. Sie haben ein feines sittliches Gefühl, denn die Dame hat gar kein Wort für den Begriff Beinkleider. Und dem Herrn ist es rein unmöglich, hinter einem Frauenzimmer eine Treppe hinauf und vor ihm hinunterzugehen. Sie sind sehr edel, denn sie sprechen Hochdeutsch. Sie sind sehr gebildet, denn die Dame singt alle neuen Opern. Wie ist mir eine Stimme doch erklungen tief in meinem Innern und hat mit einem Male verschlungen all mein Erinnern. Nun geben Sie Acht, meine Herren und Damen. Sie sind jetzt in einem interessanten Stadium. Der Mechanismus der Liebe fängt an, sich zu äußern. Der Herr hat der Dame schon einige Mal den Schal getragen. Die Dame hat schon einige Mal die Augen verdreht und den Himmel geblickt. Beide haben schon mehrmals geflüstert. Glaube, Liebe, Hoffnung. Beide sehen bereits ganz akkordiert aus. Es fehlt nur noch das winzige Wörtchen. Figie. Präsident, wenn man einen Menschen in Figie hängen lässt, ist es nicht ebenso gut, als wenn er ordentlich gehängt würde? Verzeiht, Eure Majestät, es ist noch viel besser, denn es geschieht ihm kein Leid dabei und er wird dennoch gehängt. Ah, jetzt hab ich's! Wir feiern die Hochzeit in Figie! Das ist die Prinzessin! Das ist der Prinz! Ich werde meinen Beschluss durchsetzen! Ich werde mich freuen! Lass die Glocken läuten! Mach euch Glückwünsche zurecht! Und der Hochfried! Fang an! Lass deine vermaledeiten Gesichter und fang an! Wohl auf! Langeweile hatte. Machen Sie es nur kurz, Mister! Geruht Eure Hoheit, Prinz Leos vom Reiche Popo! Und geruht Eure Hoheit, Prinzessin Lena vom Reiche Pippi! Und geruht Eure Hoheit, gegenseitig sich beiderseitig einander haben zu wollen! So sprechen Sie ein lautes und vernehmliches Ja! Ja. Ja. So sage ich Amen! Gut gemacht, kurz und bündig. So wäre denn das Fräulein und Männlein erschaffen. Und alle Tiere des Paradieses stehen um sie. Mein Sohn, ich bin verloren. Ich bin betrogen! Wer ist die Person? Ich lasse alles für ungültig erklären! Ich glaube, das war die Flucht in das Paradies. Vivat! Vivat, vivat, vivat! Ich bin betrogen! Ich bin betrogen. Wozu? O Vorsehung. Ich muss lachen. Ich muss lachen. Eure Hoheiten sind wirklich durch den Zufall einander zugefallen. Ich hoffe, sie werden dem Zufall zu Gefallen aneinander finden. Dass meine alten Augen das noch sehen dürfen. Ein irrender Königssohn. Jetzt sterbe ich ruhig. Meine Kinder, ich bin gerührt. Ich weiß mir vor Rührung kaum zu helfen. Ich bin der glücklichste Mann. Ich lege aber auch hiermit feierlichst die Regierung in deine Hände, mein Sohn, und werde sogleich ungestört zu denken anfangen. Mein Sohn, du überlässest mir diese Weisen, damit sie mich in meinen Bemühungen unterstützen. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, meine Herren. Wir müssen denken, ungestört denken. Der Mensch hat mich vor ihm konfus gemacht. Ich muss mir wieder heraushelfen. Meine Lieben und Getreuen, meine Gemahlin und ich bedauern unendlich, dass Sie uns heute so lange zu Diensten gestanden sind. Ihre Stellung ist so traurig, dass wir Ihre Standhaftigkeit um keinen Preis länger auf die Probe stellen wollen. Gehen Sie jetzt nach Hause. Aber vergessen Sie Ihre Reden, Predigten und Verse nicht. Denn morgen fangen wir in aller Ruhe und Gemütlichkeit den Spaß noch einmal von vorne an. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und ich? Werde Staatsminister. Und es wird ein Dekret erlassen, dass wer sich Schwielen in die Hände schafft, unter Kuratel gestellt wird. Dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist. Dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird? Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Macaroni, Melonen um Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine kommode Religion. Nun, Lena, siehst du, wie wir die Taschen jetzt voll haben, voll Puppen und Spielzeug? Was wollen wir jetzt damit anfangen? Wollen wir ihnen Schnurrbärte machen und ihnen Säbel anhängen? Oder wollen wir ihnen Fräcke anziehen und sie infusorische Politik und Diplomatie treiben lassen und uns mit dem Mikroskop daneben setzen? Oder hast du Verlangen nach einer Drehorgel, auf der die milchweißen ästhetischen Spitzmäuse herumhuschen? Wollen wir ein Theater bauen? Aber ich weiß besser, was du willst. Wir lassen alle Uhren zerschlagen und alle Kalender verbieten. Und zählen die Stunden und Monde nur nach der Blumenuhr. Nach Blüte und Frucht. Und dann umstellen wir unser kleines Ländchen mit lauter Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt. Und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinauf destillieren. Und das ganze Jahr über zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeer stecken. Ich bin ich. Der Mensch ist die Substanz an sich. Der Mensch muss denken. Und ich muss für meine Untertanen denken, denn sie denken nicht. Sie denken nicht.